good morning. Domian, das 1Live-Talkradio. 0800 220 50 50. Domian, im WDR Fernsehen und in 1Live. 0800 220 50 50. So, meine Lieben. Ich freue mich auf eine neue Woche mit euch. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Montagnacht heute, und das ist eine traditionell offene Themennacht. Also wer gerne mit mir sprechen möchte, ganz egal über was, der möge bitte anrufen 0800 220 50 50 oder mailen domian@wdr.de. Meine erste Anruferin ist 51 Jahre alt und heißt Judith. Guten Morgen. Hallo? Ja, hallo, hallo Judith. Ja, Domian, Judith hier. Ja, schön, hallo, dass du da bist. Ja, schön, dass du auch da bist. Gerade noch im Auto und jetzt auf der Showbühne. So. Hör mal, Domian, du hast sicher gesehen, dass der Herr Reich-Ranicki da ein bisschen wieder aufgemischt hat, ne? Ja, den Deutschen Fernsehpreis. Fand ich doch sehr spannend und fand ich doch auch sehr, ja, treffend eigentlich auch, oder? Also, dir hat die Kritik gefallen, dass er... Ich finde, dass das nicht mal gesagt werden musste, dass das Fernsehprogramm eigentlich, ich meine, gut, die dritten Programme und so, aber die anderen kannst du ja wirklich teilweise dir nicht mehr angucken. Ja. Ich finde das so schade. Ich würde zum Beispiel manchmal gerne, ich sag dir nur ein Beispiel, der Olli Geissen oder so, wenn die da ihre Musiksendungen haben, ne? Finde ich ganz toll, wenn die alte Rockmusik, Popmusik, 60er, 70er, 80er Jahre gezeigt wird. Aber dann sind da Kritiken, dann sitzen da irgendwelche Leute, die meinen, da irgendwelche Kommentare abgeben zu müssen. Also das finde ich schon teilweise sehr haarsträubend. Also ich finde, bei allem Respekt vor der Kritik am schlechten Fernsehprogramm, das es ja immer schon gab, also diese Kritik gab es schon immer, ja. Niemand ist ja gezwungen, diese Sendung, die er doof findet, anzugucken. Nee, und wir nee, haben ja eine Riesenvielfalt. Also Herr Reich-Ranicki guckt gerne Arte und Dreisat, das sei ihm ja auch gegönnt. Ich gucke das auch ab und zu sehr gerne. Ja, wir können das ja auswählen. Ja, sicher, das schon. Ich muss dir sagen, ich fand das im ersten Moment natürlich auch toll irgendwie. Da steht so ein uralter, erfahrener, weiser Mann da vorne und haut mal so richtig, poltert richtig los. Ja, nein, du musst dir einfach vorstellen, ich meine, ich weiß ja nicht, ob das vielleicht auch ein bisschen Taktik war, dass er gedacht hat, so, die Gelegenheit nutze ich mal, um die mal alle auf den Pott zu setzen. Ich meine, dafür kennt man ihn ja auch. Und also, dafür liebt man ihn ja auch oder hasst ihn. Man kann ihn nur lieben oder hassen. Da sprichst du was an. Also bei aller Sympathie für ihn, habe ich mich schon gefragt, warum geht er denn dahin? Ja, ich sag ja. Warum geht er dahin? Vielleicht wusste er nicht wirklich, was da so noch alles auf ihn zukommt. Ach, das glaube ich nicht. Ich weiß nicht, wie weit er da wirklich informiert war. Und du musst dir vorstellen, der hat da jetzt wirklich 4 Stunden ausgeharrt und hat da wirklich einiges gesehen, wo er gar nicht mit umgehen konnte. Und ich meine, er ist ja nun mal auch keine, wenn er jetzt 50, 60 wäre, dann hätte er auch gesagt, gut. Aber er musste da jetzt wirklich dieses aushalten bis zum Schluss. Vielleicht. Und hat dann irgendwann gedacht, nee, also das geht gar nicht. Vielleicht, aber... Hat sich da wirklich auch reingesteigert und hat dann gedacht, nee, damit will ich mich nicht einreihen und deswegen lehne ich diesen Preis ab. Weißt du, und das finde ich, gefällt mir besser, als wenn er den Preis eingeheimst hätte, hätte sich umgedreht und hätte gesagt, was soll ich mit so einem Scheiß? Ja, er sagt das dann und das finde ich in Ordnung. Ja, also ich habe das auch im ersten Moment so empfunden, genau wie du es gerade gesagt hast. Mittlerweile denke ich so ein bisschen anders. Also einmal den einen Aspekt, das hätte er sich vorher überlegen können. Und zum anderen denke ich mir, vielleicht hat er sich das genau so überlegt. Denn so, er ist ja natürlich auch ein unglaublich eitler Mann. Ja, natürlich. So groß wäre er nie in die Schlagzeilen gekommen, wie er jetzt in die Schlagzeilen gekommen ist. Da kann ein bisschen Kalkül auch gewesen so, und dass er zum Schluss dann auch noch diese nette Story da mit dem Cellisten und Karajan erzählt hat und auf Du mit Gottschalk gemacht hat, das ist dem doch nicht spontan eingefallen. Also, das schmeckte mir aber sehr danach, dass er sich das vorher genau überlegt hat. Das war ja ein versöhnlicher Ausgang. Ja, gut. Er hat sich, ich fand den Gottschalk auch klasse, wie er drauf eingegangen ist. Total, sehr professionell. Ja, also, meine, dafür kennt man auch Gottschalk. Ja. Ja, ich meine, Wetten, das muss ich jetzt nicht unbedingt immer gucken. Ja. Aber der rettet einfach, das ist einfach auch ein Vollprofi. Den kannst du auf jede Bühne stellen. Definitiv, und ja. Er kann in jede Situation reingehen. Und der ist einfach, ist einer der Größten, die wir überhaupt haben im Moment. Hast du denn auch mitbekommen, dass Elke Heidenreich sehr, sehr böse über alles geschrieben hat und sich sehr auf die Seite von Reich-Hanitzky geschlagen hat? Ansatzweise kann ich mir vorstellen. Ja, ich hab heute noch einen Bekannten hier gehabt. Ich sagte, die Heidenreich hätte das auch gebracht. Ja, also sie hat gestern in der FAZ einen Artikel geschrieben. Da habe ich gedacht, da gab's das Zitat, ich schäme mich, in einem solchen Sender zu arbeiten wie dem ZDF. Ja. Das habe ich ansatzweise bei dem Beckmann vorhin. Ich habe den Beckmann heute Abend geguckt. Ich mache mal Werbung für alles jetzt. Naja, ich bin ja WDR. Nur zu. Ich liebe den WDR. Ich habe wochenlang hier wirklich, bin ich aus meiner Wohnung nicht rausgegangen. Und dann hat der WDR ein Straßenfest gemacht. Und wie ich hinterher meinen Bekannten erzählt habe, ich war in der Stadt, ich war beim WDR am Straßenfest. Da sind die alle vom Glauben abgefallen. Ich sage, ich musste da hingehen, weil ich einfach mal ein paar Leute, ich habe die Claudia Ludwig getroffen, den Lars Tockmann, habe denen die Hand gedrückt und habe mich für die tollen Sendungen bedankt. Na super. Da freuen wir uns natürlich sehr. Nein, weil der WDR wirklich, ich finde einfach ganz toll, ob das Aktuelle Stunde ist oder Menschenhautnah oder also wirklich tolle Reportagen, die Story. Und also wir sind auch natürlich nicht von Reich-Hanitzky gemeint. Aber du wolltest was anderes erzählen von Beckmann, was du heute Abend gehört hast, von Heidenreich und Beckmann. Da ging es ja erst natürlich um die Finanzkrise, Politiker waren da und dann war die Barbara Schöneberger, die ja auch wohl in der Jury gesessen hat. Und so ganz glücklich war sie auch nicht damit, aber die hat sich auch, sag ich mal, relativ gut entwickelt die letzten Jahre und ist ja jetzt in der NDR-Talkshow, wo sie ihn ja als Talkgast vor 14 Tagen, glaube ich, war. Das habe ich auch durch Zufall gesehen. Ich zapp immer zwischen den Talkshows hin und her. Wie hat die Barbara das denn bewertet, den Auftritt? Ja, jetzt nicht irgendwie sauer oder bösartig oder so, weil, was ich sag mir auch, wem der Schuh passt, ich glaube auch nicht, dass Reich-Hanitzky Leute gemeint hat wie Hörbiger, Ferres, Wackernagel, die Filme, die da prämiert worden sind. Ja, es ging wirklich um diese Comedy-Szene und da muss ich dir ganz ehrlich sagen, kann ich das wirklich nachvollziehen. Aber es ist so Geschmackssachen. Außerdem, die Comedy, also, das ist nicht jedermanns Sache, aber die Jungs und die Mädels, die füllen ganze Riesenhallen und Arenen. Ich verstehe unser deutsches Volk bald nicht mehr, wenn ich sehe, dass die solche Einschaltquoten haben. Ich weiß nicht, ich kann das gar nicht gucken. Denn aber ich sage da nochmal, man muss es ja auch nicht gucken. Nein, man muss es nicht. Ne? Wir werden ja nicht gezwungen. Wer Spaß dran hat, Gott im Himmel, dann soll man halt auch das alles gucken. Ja. So, jetzt sind wir alle gespannt auf die hoffentlich bald stattfindende Sendung. Donnerstagabend, Aspekte ist verschoben. Donnerstagabend oder Freitagabend. Ehrlich? Diese Woche schon? Aspekte sehr ist verschoben. Spannend. Und da wird der Gottschalk und Reich-Hanitzky werden sich gegenüber sitzen und werden das ausdiskutieren. Sehr spannend. Finde ich ganz toll. Ja, werde ich mir auch diese Woche Donnerstag im ZDF. Sind wir alle dabei? Weißt du, was mir gerade einfällt? Ich habe übrigens Fotos von dir. So? Keine Nacktfotos. Der Peter Maffay war doch mal bei dir, ne? Ja. Und ich bin seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten Peter Maffay-Fan. Ja. Auch noch. Und da habe ich gedacht, so, die beiden fotografiere ich jetzt. Aber leider habe ich den Blitz mit drin. Ich kann euch zwar erkennen. Und das habe ich so auf meine alten Tage habe ich mir das einfach gegönnt, dass ich euch beide fotografiere. Das ist doch sehr schön. Judith, ich danke für deinen Anruf und für deine Meinungsäußerung. Ganz kurz, eine Minute noch. Bitte. Den Holger aus der Suizidsendung. Ja. Vor letzte Woche. Ja. Ganz, ganz liebe Grüße. Ich würde mich gerne mal mit ihm unterhalten. Ich weiß nicht, ob ihr das machen könnt, ihm meine Nummer geben könnt oder wie. Können wir machen. Ich kann das alles nachvollziehen, was der da gesagt hat. Okay, wir können den Kontakt herstellen. Das muss er dann entscheiden, ob er mit dir in Kontakt kommen möchte. Natürlich. Judith, bleib uns gewogen. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, dir auch. Dankeschön, tschüss. Ja. So, ihr Lieben, 0800 220 50 50 unsere Nummer, unsere Telefonnummer, wie immer kostenfrei für euch. Oder mailt ganz einfach domian@wdr.de. So, mit wem machen wir weiter? Mit David, 22, guten Morgen. Hallo Domian. Hallo David, um was geht's bei dir? Ja, ich habe sehr große Angst und zwar habe ich nächste Woche einen ziemlich unangenehmen Termin. Was denn? Und, ich muss zum Urologen und werde beschnitten. Warum das denn? Ja, das habe ich mir auch gedacht. Und zwar ist mir ein ziemlich blöder Unfall passiert. Also ich bin ein relativ tollpatschiger Mensch, sage ich mal. Und ich habe mich bei der Intimrasur geschnitten. Bei der mit so einem Elektrorasierer. Ja. Und da habe ich mich vorne an der Eichel so einen Riss in die Vorhaut reingeschnitten. Oh. Ja, sehr schmerzhaft. Wie hast du dich denn da rasiert? Mit einem nass rasiert? Nee, mit so einem Elektrorasier. Mit dem Elektrorasier. Und da hast du den in die Vorhaut reingeschnitten? Ja, das ist so ein bisschen, ich wollte den Penis hochhalten. Und dann ist der mir aber von der Hand runtergerutscht und genau in den Elektrorasier. Ach, wir wollen das uns gar nicht vorstellen. Das ist ja schrecklich. Das hat doch wahrscheinlich geblutet wie verrückt, oder? Ja, und das auf jeden Fall. Und es hat auch höllisch wehgetan. Das kommt von diesen albernen Intimrasuren. Ich finde das ja völlig bescheuert, dass alle Jungs nackig glatt unten rumlaufen. Ja, also ich mache das auch nicht komplett lang, sondern aber ich will auch nicht so übelst Dangehaare da unten haben. Okay, so. Das war also eine richtige üble Verletzung dann? Ja, also ich sag mal übelst, hielt sich noch in Grenzen. Es war ein kleiner Riss drin. Es hat auch ein bisschen geblutet und auch wehgetan erstmal. Und ich habe das dann erstmal verheilen lassen, 2 Wochen. Ja. Weil es auch, wie gesagt, höllisch wehgetan hat. Ja. Und das Problem war, nachdem die Wunde verheilt war, also ich habe jetzt auch keine Wunde mehr da, der Riss ist weg, hat die Vorhaut aber ihre Dehnfähigkeit verloren. Und die Dehnfähigkeit kann man nicht langsam vorsichtig trainieren wieder? Nee, anscheinend nicht. Ich hatte es auch gedacht. Ich war jetzt letzte Woche Donnerstag beim Urologen gewesen, hatte dann auch gehofft, der schreibt mir so eine Salbe auf oder sowas. Und der hat sich das Ganze angeguckt und meinte direkt so ganz trocken, ja, lass mal beschneiden, ist auch hygienischer. Ach Quatsch, wenn ich das immer höre. Also wenn ich so einen Unfug immer höre, das ist hygienischer. Wir leben im Zeitalter der Dusche, wo alle Männer die meisten ein, zweimal am Tag duschen. Ja. Also ist das Ding sauber. Da sagt ein Urologe noch was von hygienischer. Na gut, der hat vielleicht auch andere Beispiele, aber... Ja, ich weiß es auch nicht. Also ich war auch erst geschockt im ersten Moment. Ich habe ihn auch gefragt, kann man das nicht mit Salben irgendwie regeln oder irgendwie anders, weil ich... Nee, aber jetzt im Ernst, mit Salben, glaube ich, geht das nicht. Kann man das nicht durch den Training mit der Hand so ganz vorsichtig ein bisschen immer wieder erweitern? Oder, ja. Nee, also das habe ich ja auch schon versucht, bevor ich zum Urologen gegangen bin. Ich meine, man... Geht also, nicht. Man geht ja auch nicht... zum Urologen gerne hin. Ja, ja. Und ich habe das vorher schon alles versucht. Das heißt, du kriegst die Vorhaut nicht über die Eichel gezogen? Richtig, genau. Und wenn du es versuchen würdest, tut es weh? Ab einem gewissen Punkt tut es einfach weh. Ja. Und ich habe dann auch natürlich Angst, dass das dann irgendwie reißt. Ich habe mich da im Internet mal stau gemacht. Ja, das ist dann auch übel. Genau, das wollte ich auf jeden Fall auch nicht rissen. Mich wundert das, dass das so eine doch nicht so ganz schwere Verletzung, wie du sie gerade geschildert hast, dass die dann zu so einer Verengung dieser Haut führt. Hat mich auch gewundert. Also deswegen war ich auch so negativ überrascht und bin jetzt ein bisschen von der Situation überrumpelt auch. So, und jetzt habe ich auch jetzt die letzten Tage schon echt Angst gehabt. Ich war jetzt heute beim Krankenhaus gewesen. Ja. So Vorbesprechung. Ja. Also da wird einem erklärt, wie die Operation abläuft. Und das wird ambulant gemacht, ne? Richtig, genau. Also ich kriege eine örtliche Betäubung nur. Ich kriege Vollnarkose. Ja. Kriege dann 2 Betäubungsspritzen um rein und dann wird das irgendwie abgeschnitten. Ich weiß auch nicht genau, wie, ob es da spezielles Werkzeug für gibt oder so. Also, wahrscheinlich schon, aber das wirst du gar nicht sehen. Nee, ich werde auch gar nicht hingucken. Also, und das ist danach? Danach ist das natürlich dann auch nur eine ganze Weile übel schmerzhaft. Ja, das ist so. Stimmt. Ja. Und Sex kannst du dir auch abschminken für die nächsten Wochen dann danach. Ja, das auf jeden Fall. Aber ich habe auch nicht wirklich Angst vor den Schmerzen danach, sondern ich habe wirklich Angst vor Krankenhäusern. Ich bin da ein ziemliches Sensibelchen. Naja, also David, das ist ja nur wirklich ein Pillepuh-Eingriff. Das ist ein ganz kleiner Eingriff für einen Chirurgen. Da brauchst du keinen Schiss zu haben. Meinst du? Ja, da hätte ich keine Sorgen. Ich hätte nur ein bisschen Bedenken, wenn ich du wäre, ich würde nicht so gern auf das Häutchen verzichten. Ja, ich auch. Ich habe denen auch gesagt, also ein Freund von mir, der ist Krankenpfleger, ich habe mit dem drüber gesprochen jetzt mal und er meinte auch, es gibt die Möglichkeit, dass er hat mir das so gesagt, es gibt eine europäische Version und eine arabische Version. Ja. Die europäische Version ist quasi, dass man die Vorhaut nicht komplett wegschneidet, sondern nur ein Stückchen wegmacht. Ah ja, ist doch schon mal interessant. Das hat dem Arzt auch heute gesagt, so, er kannte den Begriff europäische Version, glaube ich nicht. Er hat da erstmal ein bisschen gelacht. Und der Arzt war auf jeden Fall auch wirklich nett. Das hat mir auch schon mal ein bisschen Sicherheit gegeben. So. Aber du bist damit innerlich schon abgefunden, dass auf jeden Fall irgendwas abgeschnitten werden muss. Ja, muss ich mich jetzt wohl. Musst du dich. Also ich will mich jetzt dann auch nicht großartig gegen sträuben. Aber nee, wobei ich hätte an deiner Stelle noch einen anderen Urologen konsultiert. Also einer hätte mir da nicht ausgereicht, ob man dann nicht vielleicht doch was anders machen kann. Ja, das Problem ist auch nur, ich will die Sache einfach auch jetzt dann möglichst schnell hinter mich bringen. Und dann, wenn ich jetzt noch zu anderen Urologen laufen würde, weiß nicht, das verunsichert mich dann auch. Hast du eine Freundin zurzeit? Nee, zurzeit nicht. Praktischerweise. Das ist das Praktische da dran. Ja, ja. Ja, also dann nimm die europäische Version. Ne? Ja. Ein bisschen ist besser als gar nichts. Ja. Und da würde ich mir keine Sorgen machen. Das ist für ein Krankenhaus und für eine Chirurgie ein absolut kleiner Eingriff. Ja. Da kann nichts passieren, sage ich jetzt mal. Sicher, es kann bei allem immer was passieren, aber da sind die Risiken, glaube ich, äußerst gering. Ja, und ich hoffen. So, ich bin halt auch Student und das Semester hat jetzt wieder angefangen. Das ist natürlich jetzt auch so ein blöder Zeitpunkt, weißt du. Ich habe jetzt einfach Du kannst den Kopf einfach nicht wirklich frei. So, wenn sowas ansteht, dann belastet einen das irgendwie so ein bisschen. Aber das ist bald vergessen und dann ist auch das Gefühl, das weiß ich von Freunden, die das haben machen lassen, die sagen, dass das Gefühl mit Vorhaut ist nach ein paar Monaten vergessen. Hm. Und du gewöhnst dich wohl offensichtlich sehr schnell daran, dann keine mehr zu haben. Und der Sex ist dann auch okay und auch gut, genauso wie vorher. Und das ist alles dann im grünen Bereich. Ja, das meinte der Arzt auch, dass die Funktion auf jeden Fall erhalten bleiben muss. Genau. Das ist auch, wie gesagt, also danach die Folgen habe ich gar kein Problem, aber die Operation an sich macht mich ziemlich nervös. Jetzt sollen wir ein bisschen tapfer sein und du musst jetzt wie ein Kerl da durchgehen. Ja. Ne? Zähne zusammenbeißen und das steckst du locker weg, David. Ja. Und dann bist du ein beschnittener Mann danach wie, ich weiß nicht, vielleicht die Hälfte aller Männer auf der Welt. Ich weiß gar nicht, wie die Quote so ist. Ja, aber sehr viele Männer. Wirklich, sehr viele Männer halt. Ich denke schon, dass das viele sind. Viel Erfolg und viel Glück für die Operation. Danke. Für den kleinen Eingriff. Operation hört sich gleich wieder so riesig an. Ja. Wird schon schief gehen, David. Ja, will ich hoffen. Dankeschön. Alles Gute, tschüss. Domian. Ja. Kannst du mich vielleicht eine Autogrammkarte schicken? Sehr gerne, dann legst du auf und wir melden uns gleich nochmal bei dir. Okay, danke. Tschüss. Ciao. Und sofort geht's weiter mit Werner. Werner ist 45. Hallo Werner. Na, hallo Domian. Hallo Werner, was ist dein Thema? Das gleiche von eben. Ich habe gerade 3 Tage hinter mir. Was hast du hinter dir? Diese Beschneidung, die mein Vorredner gerade vor sich hat. Ach, sag bloß. Wann hast du die machen lassen? Vor 3 Tagen. Vor 3 Tagen? Am Freitag. Das ist ja spektakulär. Deswegen kann ich auch gerade heute mit dir reden, weil ich jetzt noch im Bett liegen muss und nicht arbeiten muss. Wie war's? Erzähl mal. Also die Operation selber war, da kann ich dem Vorredner jegliche Angst nehmen, vollkommen harmlos. Man merkt gar nichts, ordentlich betäubt, alles tot? Nichts. Ich bin auch so eine Schissbuck, ich habe Angst vor Krankenhäusern, fast schon. Ich wäre fast weggerannt zwischendurch, weil es so lange gedauert hat, vor Angst, aber... Wie geht denn das? Muss man da so würdelos aus so einem Gynäkologenstuhl? Nee, ganz normal, auf dem OP-Stuhl, also OP-Tisch, man hört einen Vorhang vor dem Kopf und dann sieht man gar nichts. Hast du jetzt die europäische Version oder die arabische Version? Leider die arabische, weil alles ist weg. So weit fortgeschritten bei mir, dass es nicht anders mehr ging. Was war denn da fortgeschritten? Da hatte sich die Vorhaut hatte Vernarbungen gebildet. Woher kamen die Narben? Das weiß kein Mensch. Ist in der Regel bei Leuten mit Zuckerkrankheit der Fall. Aber die habe ich selber nicht. Die sind einfach so irgendwann aufgetreten, Narben an... Im letzten Jahr sind die aufgetreten. Und die Farbe vorne am Kopf veränderte sich, wurde heller. Mhm. Und dann wurde Vernarbungen, der Sex wurde immer schmerzhafter. Mhm. Ich habe erst mit Salbentherapie probiert, das war ja ein Nutzer für den Vorredner eventuell mal, auch einen anderen Urologen aufzusuchen. Und war doch noch eine konventionelle Therapie mit, wie heißt das Zeug? Ich komme jetzt nicht drauf. Ich kann diesen Bereich gar nicht nennen, aber es ist so ein... Also es gibt irgendein Medikament, wo man das... Es gibt Medikamente, wo man es mal versuchen kann. Ich habe auch vorher probiert, weil ich habe das Gefühl, beschnitten zu sein, auch nicht so gerne. Ja, das ist aber auch nicht so schön jetzt. Ja, wie ist es jetzt? 3 Tage? Da würde ich mir jetzt so vorstellen, als Laie, das tut noch sehr, sehr bitter weh. Nee. Es hat nicht ein einziges Mal getan danach. Wird das irgendwie verödet? Oder wird es während der Operation ständig verödet, weil es so stark blutet. Also es wird nicht vernäht rundherum? Und auch noch vernäht anschließend. Auch noch vernäht? Das heißt, da sind auch noch Fäden? Das sind Fäden, die sich aber dann selber auflösen. Die rund um den Penis gelegt sind, die Fäden? Ja, genau. Das klingt aber nicht gut. Das ist aber vollkommen harmlos. Und ist da irgendeine Mullbinde drum oder sowas? Gar nichts mehr im Moment. Gar nichts. Wie sieht das aus? So verschorft ein bisschen, oder? Nö, ich kann mal nachgucken. Ich will ja nichts sehen. Schade, dass du nicht hier bist. Naja, das können wir ja eh nicht zeigen im Fernsehen. Das sieht ganz normal aus, nur halt vorne alles frei jetzt. Das ist relativ ungewohnt, auch vom Gefühl her. Und auch noch ziemlich abstrus für mich momentan das Gefühl. Ist das nicht noch sehr verschwollen alles? Oder? Nee, also war 2 Tage, war das relativ stark geschwollen, hat das nachgelassen. Ja. Das hat zu keinem Zeitpunkt wehgetan. Das finde ich ganz erstaunlich, dass es überhaupt nicht wehtut. Wobei, ich hatte ein Problem, hatte ich wohl, das hat mir heute mein Urologe gesagt, die hatten das nicht richtig genäht. Das ist eine Übergangsstelle zwischen Eichel und Penis. Da läuft eine Arterie. Ja. Die muss ganz intensiv genäht sein. Mhm. Da soll mein Vorredner darauf achten, weil das war bei mir nicht der Fall. Ach so. Ich habe also in der Nachtoperation zu Hause in meinem eigenen Blut gelegen. Und da wurde es nochmal nachgenäht? Nochmal nachgenäht am Samstagmorgen. Und seitdem ist Ruhe. Seitdem ist Ruhe. Wie ist das denn apropos Nacht? Bei einer nächtlichen Erektion, tut es da nicht irre weh? Habe ich noch keine mehr gehabt, weil ich bin noch von der Situation momentan ein bisschen überholt. Gebe ich zu. Ja, wobei ich ja glaube, die nächtlichen Erektionen haben ja nichts mit Sexualität zu tun. Das sind ja so normale mechanische Abläufe des Körpers, die immer wieder nachts passieren. Also wenn die mir passiert sind, ich habe keinen Schmerz gemerkt. Das ist erstaunlich. Das ist überhaupt erstaunlich. Nicht. Mhm. Und der ist auch momentan, also es gibt ja verschiedene Zustände von dem Penis im Laufe des Tages, auch in einem größeren Zustand ist der vollkommen schmerzfrei. Ja. Man merkt halt nur diese direkte Einwirkung von Kleidung auf die Eichel, die man vorher durch die Vorhaut im Prinzip verdeckt hat. Ja, gut, das ist alles sehr empfindlich noch. Und ja. Das ist erstaunlich. Ich hätte jetzt gedacht, dass das weh tut nach ein paar Tagen noch. Mhm. Also ich bin da mit Zittern in den OP-Saal reingerutscht, weil ich kann Operationen überhaupt nicht leiden. Ja. Und wenn meine Lebensgefährtin nicht dabei gewesen wäre, wäre ich auch abgehauen an dem Tag, vor lauter Schiss, die ich hatte. Ach, die Lebensgefährtin musste Händchen halten, oder was? Ja, nicht mehr im OP-Saal, aber vorher die ganze Zeit. Die war auch bei der OP im OP-Saal mit dabei? Nee, da war ich dann nicht mehr dabei. Aber ich stand davor und ich wusste, dass ich davor stand, aber da hat das Team im OP-Saal und vor allen Dingen eine Schwester. Was seid ihr denn alle für Kerle, Mensch? Ihr stellt euch an wegen so kleinen. Ja, deswegen, weil wir Kerle sind, das weißt du doch. Mann! Wenn wir Männer, wie sagt die Jungs, von sich nochmal so treffen, wie die Tagküchen, würden wir da Matratzen durch die Gegend laufen. Ne? Wie lange dauert der Eingriff? Ja, es hat gedauert ungefähr mit Vorbereitungen 20 Minuten, nochmal 20 Minuten Eingriff selber, also 40 Minuten. Ah ja. So. Und danach war ich dort wieder zu Hause. Jetzt bist du wahrscheinlich ganz gespannt. Achso, haben dir die Urologen gesagt, wann du zum ersten Mal wieder also Sex haben kannst? Also Spaß haben kannst? Mein Urologe geht von 2 Wochen aus. Oh, das geht aber auch, dann wäre dann aber sehr schnell. Ja, das ist also in Ordnung und wenn der Kopf mitspielt, das weiß ich halt mal nicht. Ja klar, ja, man ist da wahrscheinlich eher ein bisschen blockiert noch und will da nicht anfassen und hat Angst. Ich habe auch gelesen, es gibt ein ganz anderes Gefühl nach beim Sex, weil du hast ja diese Bewegung innerhalb der Vorhaut. Ja. Jetzt wird das direkter, wird das dann ganz anschließend. Ich werde im Endeffekt schöner sein, aber der Anfang wird dann doch ein bisschen anstrengender und schwieriger. Ja, das wird spannend für dich sein, das dann zu vergleichen. Am Anfang kann man das, glaube ich, noch vergleichen, die Erinnerung, wie war es vorher und wie ist es jetzt. Ich werde auch vorsichtig, weil ich dann irgendwie denken würde, vielleicht nicht zu früh anfangen, dass du nicht da irgendwas noch aufreißt. Nee, ich habe eine Weile mit dem Sex ein bisschen Abstand genommen in den letzten paar Wochen und Monaten, weil es halt immer so wehtat anschließend. Ja. Also ich bin noch auf einen Zug einigermaßen, ich kann es noch ein bisschen länger aushalten. Also im hohen Alter von 45 noch beschnitten. Das ist schon eher ungewöhnlich, ne? Das war auch nicht ganz so schön, wenn ich ehrlich bin. Ja. Aber wie gesagt, mein Vorredner nochmal die Reden, dein Reden von eben nochmal einen anderen Urologen aufsuchen. Finde ich auch. Ob doch diese Salbentherapie hilft. Mit einem gewissen Zeitraum muss man probieren. Und wenn die Vernarbungen dann schlimmer werden und die Schmerzen schlimmer werden, dann geht's halt nicht anders. Ja. Aber das ist eine zweite Meinung, weil es ist eigentlich die häufigere Therapie, diese konventionelle mit Salben eher. Ah, ja. Und er soll natürlich darauf achten, dass es also ordentlich vernäht ist. Ne? Ja, vor allem die beiden Schnitte vorne an dem Übergang, dieses Häutchen, was zwischen Eichel und Penis ist. Ja. Dringend darauf achten, weil das war sehr unangenehm. Also. Führt jetzt zu einer neuen Matratze und weniger Rückenbeschwerden, auch gut. Du sagst, du bist in deinem eigenen Blut aufgewacht, das klingt sehr dramatisch. Hat es richtig anhaltend geblutet? Es hat anhaltend geblutet, wie das ganze Bett war vor. Ich hatte also noch ein Verband, zwei dicke Verbände drum in der Nacht. Ich hatte eine Unterhose an, ich hatte noch meine Trainingshose an. Ja. Wir hatten schon vorsichtshalber ein Handtuch auf die Matratze gelegt, Betttuch und noch in die Matratze rein. Ach du lieber Himmel. Wie hast du es denn so einigermaßen zum Stillstand gekriegt oder war das erst still, als du im Krankenhaus warst? Erst als ich im Krankenhaus war. Also, das heißt, das hat in der Nacht, die ganze Nacht, bist du dann in die Klinik gefahren, bist geblutet? Morgens früh um 7 Uhr, als ich wach geworden bin. Ach so. Ich hatte relativ spät angefangen. Aber da kriegt man dann auch Schiss, ne? Wenn man so eine OP. Vollkommen panisch. Ja, das glaube ich. In der Fälle soll mein Vorredner sich nicht alleine lassen, wenn er das machen soll. Ja. Soll irgendjemand mitnehmen, eine Hand nehmen, weil es ist eine enorme psychische Belastung für einen Mann, glaube ich. Ja. Sein bestes Stück ist halt nun mal so gewohnt, wie er es gewohnt ist. Ja, und wir sind halt sehr grundsensibel auch, ne? Wir Männer. Und das muss man alles berücksichtigen. Ich hätte das fast aufgegeben, da hinzugehen, weil es so lange dauert und dann überlegt man ja und denkt man ja, wie ist es nachher, warum machst du das? Ja. Und muss das unbedingt sein? Kannst du nicht auf Sex ganz verzichten, dann tut es auch nicht mehr weh. Also. Momentan sind die Gedanken so in die Richtung, wie wird es anschließend werden? Kannst du das Gefühl, dass du momentan das nur einigermaßen gewöhnen oder nicht? Ja. Aber nun hat sich alles gut gefügt. Ja, und also, vielleicht bist du, keine Angst, um zu machen. Sagen wir mal so in 3 Wochen vielleicht wieder voll einsatzbereit und du kannst deinen Spaß haben. Ja, Hauptsache ich bin wieder gesund. Natürlich. Ja. Sehr interessant, Werner. Danke auch für deinen Anruf, für die prompte Reaktion darauf. Ist ja, war ja klasse. Vielen Dank. Gerne. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Liebe Leute, morgen haben wir Thema. Morgen haben wir die Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Das ist ja immer Themennacht, so wie Donnerstag auf Freitag. Und morgen heißt das Thema, ein Verbrechen hat mein Leben verändert. Und folglich möchte ich sehr gerne mit Leuten reden, die Opfer eines Verbrechens geworden sind oder die selbst ein Verbrechen zu verantworten haben und dafür verurteilt wurden und gerne mit mir auch darüber sprechen möchten. Ein Verbrechen hat mein Leben verändert. Unser Thema morgen ab 0 Uhr könnt ihr anrufen, wie immer, oder ihr könnt mailen rund um die Uhr domian@wdr.de. Heute wie immer Freitemennacht, 0800 220 5050. Und hier ist die Emily, 20, guten Morgen. Hallo. Hallo Emily. Hallo. Schön, dass du da bist. Schön, dass ich mal durchgekommen bin. Das ist ja toll. Das ist schon ganz lange. Um was geht's bei dir, Emily? Bei mir geht's um meine Krankheit. Die besteht schon seit über 4,5 Jahren. Und die Ärzte wissen überhaupt nicht, was es ist, nicht mal ansatzweise. Wie äußert sich denn diese Erkrankung? Das ist eine Schwellung im Hals, die trat vor 4,5 Jahren plötzlich auf. Außen oder innen? Und, im Hals. Im also Hals? Das ist auf dem Kehldeckel. Und wie merkt man die? Schlechter Atmen. So. Ich konnte damals nicht essen und nicht trinken, fast 9 Tage lang. Und bin dann zum Arzt gegangen und der hat Angst gekriegt, als er in meinen Hals geschaut hat und hat gesagt, sofort ins Krankenhaus. Hm. Dann habe ich ganz viel Cortison bekommen und das ist seitdem nicht mehr weggegangen. Also das war leicht ab, aber nicht ganz. Und niemand weiß, woran das liegt? Niemand, nein. Jeder Arzt, und ich war bei sehr vielen Ärzten, auch bei sehr, sehr guten Ärzten, die sagen alle, wenn sie reinschauen, ja, Frau Finett, wir haben keine Ahnung, was es sein könnte. Ist das entzündet ist es nicht? Leicht, aber leicht. Es ist nicht nur eine Entzündung. Hast du denn auch, du hast Probleme beim Atmen ein bisschen? Ja, ich habe mehrere Anfälle gehabt, also es ist dauerhaft geschwollen, aber es kommt immer wieder vor, dass es noch mehr anschwillt und dadurch habe ich halt auch manchmal Atemnot bekommen und musste im Krankenhaus beatmet werden künstlich. Ja. Ich stelle mir das gerade so vor, ich habe immer wieder mal sehr, sehr schwere Halsentzündung. Ich habe keine Mandel mehr, aber dann ist der Hals wirklich fürchterlich entzündet und dann auch sehr geschwollen. Kann man das, wenn du das auch früher schon mal gehabt haben solltest, kann man das damit vergleichen? Vom Gefühl her so? Naja, ich weiß nicht. Also das ist am Kehlkopf. Ich meine, da, wo der Adamsapfel sitzt. Ne? Mhm. Ja, das ist wahrscheinlich doch was anderes. Ist doch anders, ja. Also so eine Schwellung hatte ich noch nie im Hals, nee. Ja. Man kann schlecht schlucken, man hat Schmerzen beim Schlucken. Das sind zwar nur leichte Schmerzen, aber man merkt schon, da ist irgendwas. Gibt es da auch schon mal so Paniksituationen, dass du denkst, ich ersticke? Ja, einmal war es soweit, ja. Da habe ich dann meinen Freund, mit dem ich damals zusammen war, den habe ich dann gebeten, dass er mich ins Krankenhaus fährt. Und im ersten Krankenhaus hat man mir gesagt, wir können Ihnen hier nicht helfen, wir können nicht reinschauen, wir können nichts machen, weil die keine HNO-Station hatten. Und dann wurde ich weitergeschickt. Wir sind 20 Minuten weitergefahren und da habe ich wirklich Angst gehabt, dass ich ersticke. Ich habe mir nur noch die Hände vors Gesicht gehalten und habe gedacht, okay, ganz ruhig atmen. Also es war furchtbar. Und was haben die dann gemacht, als du in dem richtigen Krankenhaus warst? Ja, die wollten eine Not-OP machen, haben mir dann sofort Cortison gespritzt in hohen Dosen und haben gesagt, ja, wir müssen sie jetzt künstlich beatmen auf der Intensivstation. Aber der Haken daran ist, normalerweise werden Patienten in Narkose gelegt. Und dann wird man erst beatmet, wenn man so leicht schläft. Das war bei mir nicht der Fall. Ich war bei vollem Bewusstsein. Das heißt, das tat irre weh. Ja, und es war natürlich unangenehm und ich habe unheimlich Brechreiz bekommen. Und also es war ganz furchtbar. Ich wurde auch von mehreren Leuten festgehalten an Armen und Beinen. Und das war, insgesamt war das zweimal. Das war letztes Jahr. Ja. Das war das allererste Mal, dass ich halt so beatmet wurde dann. Wird man so beatmet durch einen kleinen operativen Eingriff vorher oder? Nein, das ist einfach nur ein Tubus, also so ein Beatmungsschlauch durch die Nase in die Lunge rein. Ach so, weil du gerade sagtest, die hatten gesagt, du müsstest operiert werden. Was hätten die operieren wollen? Die haben noch Gewebeproben aus dem Hals entnommen. Ja. Nachdem ich dann intubiert wurde. Ach so. Und ohne Resultat alles. Ohne Resultat, ja. Merkst du denn so, du bist jetzt zu Hause, kannst du so dein normales Leben leben? Nee, im Moment ist es ein bisschen schwieriger, weil ich im März, also ich war im Februar nochmal im Krankenhaus, sollte beatmet werden, ich habe es abgelehnt, lag dann eine Nacht zur Beobachtung auf Intensivstation, da ist dann auch Gott sei Dank nichts weiter passiert. Aber im März bin ich dann nochmal mit dem Krankenwagen, musste ich hin, weil ich gemerkt habe, es wird immer schlimmer, es wird wieder so ein Anfall. Ja, und dann lag ich erstmal auf Intensivstation, wurde wieder beatmet, das heißt wieder ohne Narkose. Und dann am nächsten Tag haben mich die Ärzte, und ich konnte ja nicht sprechen mit dem Beatmungsschlauch, haben mich die Ärzte überredet, dass ich mir einen Luftröhrenschnitt machen lasse. Und das ist auch geschehen. Und da habe ich dann auch leider zugewilligt, ja. Leider? Ja, ich bin nicht so ganz damit einverstanden. Ist das gemacht worden und ist es dann wieder zugewachsen? Oder hast du den immer noch? Ich habe den immer noch, ja. Und was passiert mit diesem Schnitt? Was ist im Moment, wie kann ich mir das vorstellen? Da ist ein Schnitt in einer Luftröhre. Ja, der ist vorne am Hals. Wirst du dadurch beatmet zurzeit? Nee, also ich atme selbstständig. Das ist nur für den Notfall, dieser Schnitt, oder wie? Das ist für den Notfall, ja. Falls mein Hals zuschwillt und die Hilfe kommt zu spät. Und wie kommt das, dass ich dann weiter atme? Verstehe. Und wie kommt das, dass der nicht von alleine zuwächst wieder? Da ist eine Kanüle drin, also praktisch ein Schlauch aus Silikon, ein bisschen härter, der ist gebogen runter in die Luftröhre rein, den muss ich mir da jeden Tag rausholen und sauber machen. Ach so, also man sieht das auch hier, dieses am Hals. Das Loch selber nicht, das ist bedeckt. Ich habe so ein Halsband damit wird die Kanüle festgehalten im Loch. Du bist damit gar nicht glücklich mit dieser Konstruktion. Nein, überhaupt nicht. Warum nicht? Es ist gerade ein bisschen schwer für mich. Ich habe versucht, einen Job anzunehmen. Also ich wollte arbeiten in der Gastronomie. Und die wollten mich nicht haben deswegen. Ich habe zwar Probetage dort gehabt, die wollten mich nicht haben. Hast du denen das erzählt oder haben die das gesehen? Ja, man sieht es, es ist offensichtlich, es ist direkt vorne am Hals, man kann es sofort sehen. Ich verstehe, das war denen dann, die wollten nicht, dass jemand als Bedienung arbeitet, der so etwas am Hals hat. Naja, schon, anfangs schon, da hatten die ja nichts dagegen, weil es ist so eine, man trägt dort Halstücher in diesem Café. Und die haben gedacht, ich könnte das direkt davor machen, sodass man das nicht sehen kann. Und dann habe ich ein paar Tage da gearbeitet, hatte auch einen kleineren Arbeitsunfall, wo ich mich mit Kaffee verbrüht habe. Da ist leider dann auch Kaffee in den Luftröhrenschnitt reingekommen. Wie konnte das denn passieren? Ich bin hingefallen. Ach so. Da war es super rutschig auf dem Boden wegen Fett. Und dann wurde auch noch gewischt und ich hatte keine rutschfesten Schuhe an, bin ich hingefallen, habe mich mit Kaffee verbrüht. Und somit ist dann auch ein bisschen was in den Luftröhrenschnitt reingekommen und danach war ich total fertig. Und die der Chef kam vorher auch noch zu mir und hat gesagt, machen Sie doch das Tuch davor, damit man das nicht sehen kann. Und ich habe gesagt, ja, dann bekomme ich keine Luft mehr. das ist ja meine Atemunterstützung. Also ich kriege so, wenn ich das zuhalte, kriege ich kaum noch Luft. Verstehe. Das ist also, da ist ein Röhrchen und das ist auch immer auf, ne? Da ist so eine Klappe vor, also das ist eine sogenannte Sprechkanüle. Ach so. Ich kann ja auch ganz normal sprechen, das ist bei einigen Leuten, die Luftröhrenschnitte haben, nicht so. Emily. Aber die Klappe geht immer zu, wenn ich ausatme. Mhm. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das ein großes, großes Problem, Lebensproblem auch ist, überhaupt im Alltag damit zurechtzukommen. Weißt du, was mir die ganze Zeit durch den Kopf geht? Ich will jetzt hier nicht küchenpsychologische Medizin betreiben oder so, aber ist das vielleicht irgendwas, ist das in irgendeiner Form eine allergische Reaktion? Ja, das haben die Ärzte leider ausgeschlossen, weil sogar der Knorpel am Kehlkopf geschwollen ist oder vergrößert ist, so wie sie sagen. Und das kann nicht von einer Allergie herkommen. Also die haben so viele Sachen getestet, sogar Leukämie und sowas, wo ich nie drauf gekommen wäre. Keine Idee, kein Ansatz, keine vage Vermutung. Mehrere Operationen habe ich noch über mich ergehen lassen. Ich lag insgesamt 3 Wochen, nur 3 Wochen, Gott sei Dank, im Krankenhaus. Und da waren auch mehrere Operationen. Mir ist ein Lymphknoten aus dem Hals entfernt worden. Auch ohne Erfolg. Der ist wahrscheinlich histologisch dann untersucht worden. Ja, ja. Und hat nichts gefunden. Ja. Im Moment ist es so, dass du leichte Schmerzen beim Schlucken hast, dass das geschwollen ist. Naja, beim Schlucken jetzt nicht mehr. Am Anfang ja. Da war das dann natürlich noch eine Wunde. Aber jetzt, naja, es kommt und es geht. Ich habe mal wieder Schmerzen an diesem Loch halt. Ja, ja. Und ist das auch so ein Gefühl wie so ein Kloß im Hals zu haben? Man gewöhnt sich mit der Zeit dran. So, Emily, ich finde es gut, dass du angerufen hast. Denn ich würde jetzt gerne meine Zuschauer, meine Zuhörer fragen, ob jemand, der im medizinischen Bereich arbeitet, eventuell eine Idee hat oder vielleicht auch ein Betroffener, der so etwas Ähnliches hat wie du. Dann würden wir gerne mit den Kontakt herstellen zwischen der Person und dir. Das fände ich ganz toll. Ich weiß es nicht, aber gibt es ja irgendwie eine interessante Erkenntnis. Also wir haben jetzt ausführlich darüber gesprochen. Jemand, der davon betroffen ist oder vielleicht auch ein Mediziner, der uns zuhört, der eine Idee hat. Bitte meldet euch doch bei uns. Am besten über die Mailadresse domian@wdr.de, Stichwort Emily. Wenn ihr nicht melden könnt, dann könnt ihr auch ganz einfach schreiben an den WDR 1 Live Domian Postfach. 50600 Köln. Vielleicht können wir dir ja auf diese Weise eventuell ein bisschen helfen, durch neue Informationen oder wie auch immer, ich weiß es nicht. Ja, das war auch so ein bisschen der Hintergrund, warum ich auch angerufen habe. Ja. Also, liebe Emily, ich verspreche dir natürlich, sobald was Interessantes hier bei uns eintrudelt, werden wir dich sofort informieren, in der Hoffnung, dass dir das weiterhilft. Ja, das ganz lieb. Und ansonsten wünsche ich dir alles Gute, wünsche dir, dass du mit dieser Krankheit einigermaßen gut zurechtkommst, bis eine Hilfe gefunden wird und eine richtige Therapie. Denn das ist ja schon eine ganz schön lange Zeit, wo du das hast, ne? Ja, klar. Viereinhalb Jahre, ne, hast du gesagt? Ja, über 4,5 Jahre. Das ist ja schon sehr lange. Liebe Emily, ich verspreche dir das, was ich gerade gesagt habe und wünsche dir alles Gute. Dankeschön. Kann ich auch noch ein Autogramm von dir? Natürlich, haben? Sehr gerne. Du legst auf und wir melden uns nochmal wegen deiner Anschrift. Okay, dankeschön. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt. Heute haben wir eine freie Themennacht. Ihr könnt zu jedem Thema anrufen, über das ihr gerne reden wollt oder diskutieren wollt oder was auch immer. 0800 220 5050. Hier ist Alex. Hallo Alex. Hallo Domian. 28. Genau, richtig, 28 Jahre alt. 28. Um was geht's, Alex? Ja, und zwar, ich war letzte Woche ein bisschen spät dran. Ihr hattet das Thema Behinderung und Sexualität. Das trifft eigentlich so ziemlich den Lebensmittelpunkt bei mir. Es ist so, dass ich von Geburt an eine Polio habe. Das ist eine Rückenmarkserkrankung eigentlich, die, wenn man es ganz übel erwischt hat, eigentlich in den Rollstuhl einführt. Allerdings ist es bei mir so gewesen, dass ich noch laufen kann mit einer Gehbehinderung. Ein großes Problem ist, sage ich mal, dass diese Sache natürlich noch viele Nebenerscheinungen hat, wie Missbildung vieler Körperteile und gerade auch im Genitalbereich. Inwiefern? Es ist insofern, man muss sich das so vorstellen, es ist eine krasse Fehlstellung des Beckens bei mir vorhanden, was dazu führt, dass man eigentlich anatomisch gesehen sagen könnte, dass das Glied bei mir weiter unten aus dem Körper rausragt als, sage ich mal, jetzt bei normalen Leuten. Mhm. Sprich eigentlich versetzt nach weiter hinten, so gesehen kann man sagen. Mhm. Und dazu kommt dann auch noch, dass gewisse Fehlbildungen, Missbildungen in Form von Größe, Länge, Breite und so weiter auch noch eine Rolle spielen. Des Gliedes. Genau, des Gliedes. Dass es dann so weit geht, dass ich rein technisch gesehen gar keinen Verkehr haben kann, gar keinen Sex haben kann. Funktioniert denn die Erektion? Die Erektion funktioniert, auch der Samenerguss und so weiter funktioniert alles einwandfrei. Und so Orgasmusgefühle hast du auch ganz normal? Genau, das funktioniert auch alles, das funktioniert alles einwandfrei. Und es ist halt nur so, dass man, also ich führe ein sehr, sehr gegensätzliches Leben. Ich bin einerseits in dieser Situation, andererseits habe ich das Glück im Unglück gehabt, dass ich jetzt ohne arrogant irgendwie zu sein, dass ich schon ein gewisses Aussehen mitgekriegt habe, dass ich sogar mit Modeln meinen Lebensunterhalt verdienen kann. Natürlich nicht irgendwie jetzt auf dem Laufsteg oder sowas, sondern reine Fotogeschichten, also Oberbekleidung und so. Eine Oberbekleidung, Gesichtsmodel. Gesichtsmodel, genau, Fotomodel und so diese Geschichten. Naja, das ist ja super. Ja, das ist natürlich super und das läuft auch super gut. Das heißt, du kannst ganz gut davon schon leben, von dem, was du da verdienst. Sehr gut, also die Auftragslage ist im Moment sehr, sehr gut. Man kann wirklich davon leben, lernt dadurch auch sehr, sehr viele Leute und auch sehr, sehr viele Frauen natürlich kennen. Wobei ich sagen muss, dass die meisten Frauen, mit denen ich, sage ich mal, im Bett war bis jetzt, eher nicht mit der Modelbranche zu tun hatten, sondern eher anderweitig das passiert ist. Jetzt hast du gerade gesagt, dass aufgrund dieser Deformierung oder der unglücklichen Lage des, oder ja, wie soll man sagen, so wie das Geschlechtsteil bei dir gewachsen ist, dass aufgrund dessen keine rein technisch kein Geschlechtsverkehr ausgeübt werden kann. Genau. Warum nicht? Das kann ich mir nicht richtig vorstellen. Ja, das muss man sich, stell dir einfach vor, dass der Penis vom Körper runter, wenn er erregiert ist, vom Körper sich runter wegstreckt. Ach so, er ist erregiert auch nach unten. Genau, man müsste ihn praktisch nach oben biegen, was natürlich dann durch diese Missbildung dann auch noch total irgendwie in eine ganz falsche Richtung geht, praktisch dann gar nicht mehr möglich ist. Also es ist einfach, der menschliche Körper ist ja so gebaut, so gemacht, wie das jetzt bei normalen Leuten dann einfach der Fall ist, dass der Penis nach oben, bei einer Erektion nach oben zeigt. Und bei mir musst du dir das halt so vorstellen, dass der Penis nach unten vom Körper weg in sich. Verstehe. Du hast gerade gesagt, das ist auch eine Deformierung in Länge und Breite. Wie lang wird er denn? Ja, also es ist so, dass der, man kann auch sagen, durch Vernarbung, kann man sagen, recht missgebildet ist, insofern, dass der recht schmal ist und auch noch sehr, sehr kurz dazu, also vielleicht so um die 10 bis 11 Zentimeter. Und man muss sich jetzt vorstellen, wenn man den auch noch versucht, dann irgendwie hochzubringen in irgendeine Position, dass man dann zum Geschlechtsverkehr kommt, das geht dann überhaupt nicht, dann verliert er ja noch mehr an Länge, sage ich mal. Wie war denn das dann im Bett mit den Frauen bisher? Ja, das ist genau das Ding. Also es war immer so, dass meistens der Oralverkehr eine große Rolle gespielt hat. Das hat immer natürlich ganz gut funktioniert, das hat man immer einigermaßen hingekriegt durch ein bisschen Akrobatik. Und dass man sich, also es ist so, dass die Frauen niemals von sich aus irgendwie auf die Idee gekommen sind, dass das nicht möglich ist. Die haben natürlich gesehen, gut, ist vielleicht nicht jetzt relativ, ist jetzt kein idealer Penis, aber ja, die haben sich natürlich gefragt, warum schläft der nicht mit mir? Dann versucht man da natürlich eine Menge Ausreden und sagt dann halt solche Sachen wie, ja, ich will nicht, dass du denkst, dass es mir nur darum geht und so eine Geschichten. Sagen die Frauen dann. Nee, darum, das sag ich dann, weil die Frauen ja natürlich wissen möchten, warum man nicht mit ihnen geschlafen hat. Ach so, ich verstehe. Und das ist natürlich eine große Komplexgeschichte. Das ist sehr, sehr schwierig. Man überlegt sich vorher schon, was man sagt. Man hat Angst, so weit zu gehen. Hast du denn schon mal so eine Erfahrung gemacht, dass du mit einer Frau ins Bett gegangen bist, ohne dass du die vorher quasi vorgewarnt hast? Ja, nicht immer bis jetzt. Also natürlich, ich habe da nie vorher irgendwie was gesagt. Und gab es auch schon Reaktionen, dass die zurückgeschreckt sind und letztendlich das Ganze dann vorbei war? Das Gott sei Dank nicht, weil mit der Zeit bekommt man da tatsächlich ein Gefühl für, was für Frauen da wirklich gegenüber sitzen, die man dann vorher ein bisschen kennenlernt. Und da weiß man ganz genau, das ist eine Frau, mit der kannst du es versuchen, die wird da wahrscheinlich jetzt nicht großartig abgeschreckt sein. Hast du denn schon mal eine längere Beziehung gehabt? Ja, also einmal hatte ich eine Beziehung gehabt, die ging ungefähr 2 Jahre. Das lief auch soweit ganz gut. Da hat man dann natürlich auch irgendwann mal gesagt, pass auf, das ist für mich schwierig mit dem Verkehr, das ist alles nicht so einfach. Und das wurde auch akzeptiert, das war auch okay. Das heißt, in diesen 2 Jahren mit dieser Freundin, mit deiner Freundin, hattest du nie klassischen Geschlechtsverkehr. Ihr habt euch dann immer irgendwie so Genau. Bespaßt gegenseitig. Mhm. Genau, man hat halt so, sag ich mal, etwas erweitertes Padding gemacht. Oder ja, klar, geht ja auch. Klar, war auch von der Befriedigung her alles super gut, nur man hat halt natürlich als Mann immer den Komplex und sagt, oh Gott, das ist... es ist auch so, dass ich aufgrund dieser Behinderung natürlich auch große Komplexe im Alltag habe. Also das sind Situationen, die kann man sich sehr, sehr schwer vorstellen. Vielleicht ein ganz gutes Beispiel, was letztens war. Ich war mit einem Kollegen in einer Bar was trinken. Mhm. Dann sitzt man da und dann kommen zwei hübsche Mädels rein, setzen sich gegenüber hin, schauen dir zu oder schauen dich an und lächeln rüber und weil die sehen das ja noch nicht, ne? Die sehen halt noch nicht, dass du gelaufen bist, dass du gelaufen bist. Ja, du sitzt da, du bist Model, du siehst gut aus und dann gucken die dich an und dem, wenn du aufstehst, dann fällt dir in die Kinnlade runter, oder? Ja, und genau das ist das Ding. Du musst dir vorstellen, dass ich dann so lange nicht aufstehe oder so lange nicht weggehen kann, bevor die nicht weggegangen sind. Ne? Und das ist dann wirklich so sehr, dass man irgendwo sehr, sehr großes Selbstvertrauen hat, aber einfach diese Reaktion dann zu sehen oder man hat einfach diese Angst zu sagen, oh Gott, was ist denn, wenn die jetzt auf einmal so ein komisches Gesicht ziehen, wenn du da jetzt rausgehst, davor hat man so eine Angst vor dieser Reaktion, dass man einfach stehen bleibt oder dass man sitzen bleibt und einfach wirklich tatsächlich wartet, bis die gehen. Und wenn die gerade gekommen sind, obwohl man schon bezahlt hat, dann... Das ist ja Wahnsinn. Ich hätte jetzt erstmal vielleicht gedacht, dass du das schon gewöhnt bist, aber offensichtlich verletzt dich das dann doch nach wie vor sehr stark, dass du dann sitzen bleibst. Ne? Und natürlich. Also es tut schon weh, natürlich. Also es gibt halt auch Momente, wo man dann sagt, gut, es geht jetzt nicht anders, du musst jetzt nach Hause, du musst jetzt weg. Ne? Dann steht man auf und guckt nicht hin und hat aber ein wahnsinnig widerliches Gefühl in sich drin, weil man nicht mal den Blickkontakt nochmal sieht, weil man einfach zu große Angst hat. Machst du das mit dem Model eigentlich hauptberuflich? Ich mache das hauptberuflich. Ah ja, eine Beziehung von 2 Jahren und der Rest waren dann eher so Affären? Ja, der Rest waren Affären oder One-Night-Stands, wobei es natürlich dann nur bei einem One-Night-Stand da meistens geblieben ist. Also es war nichts, worauf man besonders stolz sein muss, aber es war bestimmt, also ich hatte sehr, sehr viele Frauen schon, mit denen ich eigentlich im Bett war, mit denen dann auch viel lief, aber halt natürlich kein Geschlechtsverkehr, wo man dann halt beim zweiten Date gesagt hat, pass auf, das war es dann erstmal, weil man einfach nicht wusste, was man dann beim nächsten Mal sagt. Ne? Ja. Und weil man Gott sei Dank das Glück hatte, viele Frauen kennenlernen zu dürfen, hat man da natürlich keine Probleme gehabt, weil man halt immer wieder neue Bekanntschaften hatte. Ne? Ist die Problemlage doppelt? Einmal durch die körperliche Behinderung, die sichtbare Behinderung, und das zweite Problem ist eben die Stellung des Penis. Genau, richtig. Da muss man ja erstmal, man denkt ja, oh Gott, die Frau hat sich schon mal akzeptiert, dass sie schon mal mit dir ins Bett geht. Und die fragen sich natürlich sicherlich auch, wenn du dann nackt wirst oder dich aussiehst, ob da vielleicht noch irgendwas anderes ist, wo man eingeschränkt ist. Ja. Und dann kommt sowas noch dazu und das ist natürlich auch eine Kopfsache. Ne? Aber es gab noch keinmal so einen ganz krassen Fall, wo eine Frau wirklich völlig bescheuert reagiert hat. Das nicht. Es gab einmal einen Fall, der im Nachhinein, wo es dann so ein bisschen zum Streit kam, weil man dann sich dann doch mit anderen Frauen getroffen hat, dass dann dieses Thema benutzt wurde, um einen dann zu beleidigen. Das war dann, das war ein bisschen hart so, weil man das vorher noch nicht gehabt hat oder die Frauen eigentlich nicht auf dieses Niveau runtergegangen ist. Aber wie hat die dich denn beleidigt? Ja, die hatte halt gesagt, man muss irgendwie, ich verstehe gar nicht, wie man so Selbstbewusstsein sein kann mit so einem Penis und so einer Geschichte. Also wir müssen auf unserem Niveau dann, wo man eigentlich drüber stehen müsste, aber es tut natürlich weh, wenn man das... Natürlich. Und es ist unfassbar bekloppt, dass ein Mensch, eine Frau so etwas sagt. Ne? Ja, eben, richtig. Das ist ja schon kurios, dass du auf der einen Seite dann so mit diesen Sorgen behaftet bist, und auch mit diesen Komplexen, so kann man das ja schon durchaus nennen. Absolut. Also das sind Komplexe, die gehen auch noch durchaus weiter. Also man muss sich vorstellen, dass ich aus dem Haus gehe bis zu meinem Auto, das sind vielleicht 20 Meter. Wenn ich aus meinem Haus gehe und gegenüber parkt ein Auto, die gerade auf ihre Kinder irgendwo warten, dass ich weiß, der wird mich jetzt sehen, dass ich da mein Telefon rausholen und erstmal telefonieren und so tue, als wenn ich irgendwas zu tun hätte. Ja, es ist wirklich schlimm. Also weil man auch gerade dann bei dem Auto, man sieht die Leute, wie sie anschauen, dann sagen die, ach, der Arme. Und dann, oh, der kann Auto fahren, da gucke ich dem jetzt erstmal ganz lange hinter, wie kann der denn Auto fahren, ne? Ja. Also das sind so Sachen, die ich find, wirklich irgendwo weh. Ne? Ich finde den Kontrast aber auch so enorm. Da bist du in der einen Seite in dieser absolut künstlichen, hochgelackten Welt der Werbung, wo alles perfekt ist, wo alles schön ist. Absolut. Und auf der anderen Seite halt, da hast du so deine persönliche Realität auch. Genau, also man kann dieses Selbstbewusstsein, was man aus dem Modeln hat, kann man sehr, sehr schwer mit rübernehmen. Es geht zu einem bestimmten Punkt. Man merkt es auch mal gleich, wenn ich aus dem Shooting rauskomme. Ja, weißt du, wobei diese Welt, die finde ich auch schrecklich. Das ist keine vorbildliche Welt. Da geht es. Das ist eine oberflächliche Scheinwelt. Natürlich, natürlich. Und du musst ja vorstellen, ich habe da Angebote gehabt bei diesem Model-Business, wo dann Frauen auf dich zukommen und sagen, ja du, pass auf, ich habe das gesehen mit deinem Handicap, aber das ist mir eigentlich total egal, wir könnten ja jetzt eigentlich mal einen Dreier machen oder so eine Geschichte. Ne? Also sowas ist auch schon vorgekommen, dass das wirklich so ganz, ganz selten ist, obwohl man da eigentlich ja denken müsste, gut, wenn das so oberflächlich ist, dann müsste man ja gerade dagegen eine abstoßende Haltung gegenüber haben. Ne? Ja. Was aber überhaupt nicht so ist, weil die Oberflächlichkeit so weit geht, dass man auf so eine Sache wahrscheinlich noch nicht mal mehr achten kann. Also das ist wirklich. Hast du schon mal erlebt, dass eine Frau scharf ist auf eine Behinderung bei einem Mann und das deshalb mit dir ins Bett will? Nein, das habe ich öfter schon gehört, aber mir selber ist das noch nicht passiert. Mhm. Also ich habe gehört, dass es sowas gibt, aber dass mir sowas mal passiert ist, das ist noch nicht vorgekommen. Was ist dein Traum in Sachen Liebe? Also mein Traum in Sachen Liebe ist eigentlich das, was ich schon mal hatte, diese zweijährige Beziehung mit einer Frau, die mich absolut akzeptiert, so wie ich bin, und dass ich vielleicht meine Komplexe so ein bisschen besiegen kann selber, weil das ist eine absolute Einschränkung der Lebensqualität. Ne? Könntest du dir vorstellen, mit einer behinderten Frau zusammen zu sein? Nein, kann ich nicht. Warum nicht? Und das ist, muss ich so sagen, das ist einfach die Wahrheit, das ist total auch ein blöder Komplex. Ich habe so ein bisschen hier den Ruf, dass die Leute immer gesagt haben, boah, der hat aber immer super hübsche Freundinnen. Mhm. Und das gefällt einem sehr gut. Das schmeichelt absolut, das gibt auch super Selbstvertrauen. Und ich glaube, wenn ich mal selber eine behinderte Freundin hätte, dann würde ich denken, dass die Leute denken, oh, guck mal, der hat wahrscheinlich nur eine behinderte Freundin, weil er selber behindert ist. Vielleicht, Alex, denkst du zu viel, was die Leute denken? Ja, das ist mein großes Problem. Das glaube ich auch. Ja, das glaube ich auch. Ist wirklich so. Finde dich wirklich einen absolut netten Typ, muss ich sagen. Danke. Ja. Aber da wäre vielleicht der Punkt, wo du an dir arbeiten müsstest. Absolut, das ist leichter gesagt als getan, ist mir völlig klar. Aber dass du dich nicht zu sehr immer wieder in die Köpfe der anderen hineindenkst, sondern dass du dein Selbstbewusstsein, deinen Dingen machst und durchziehst. Genau, da ist der Punkt. Und da ist die Frage, ob man das vielleicht nicht doch mal ein bisschen mit psychologischer Unterstützung auch... Vielleicht, wäre gar nicht schlecht. Mhm. Das wäre vielleicht gar nicht das Schlechteste. Vielleicht kann ich dir ja mal meine Psychologin geben, die dir einfach mal ein paar Infos an die Hand reicht, was du so machen könntest. Das wäre super, das würde mich sehr freuen. Es gibt ja tausend Sachen, die man machen kann. Sehr, sehr gerne. Heute Nacht ist Sabine da. Hat mich sehr gefreut, dich kennengelernt zu haben. Ja, mich Alex. Auch. Super Sendung, Domian. Dankeschön. Vielleicht nochmal ganz kurz, auch wenn das jetzt nicht so dazu passt. Bitte. Ich habe ja diese zwei Vorredner, die beschnitten sind. Ja. Ich bin seit meinem 9. Lebensjahr beschnitten und da sich jetzt die Leute so ein bisschen gefragt haben, wie das denn ist später. Ja. Spätestens nach einem Monat merkt ihr kein bisschen was davon, dass ihr irgendwie da keine Vorhaut mehr habt. Das ist einfach so, als wenn man das nie eine Operation hatte. Das ist genau dasselbe, nur dass man keine Vorhaut mehr hat. Das ist ja tröstlich. Ne? Ich wollte das nochmal sagen, also danke, keine Sorge. Für den Hinweis, Alex. Du legst auf und die Sabine ruft dich gleich an. Super, danke euch. Tschüss. Jo, tschüss. Nancy ist hier. Nancy ist 21. Hallo, Nancy. Hallo. Hallo, Nancy. Guten Morgen. Um was geht's bei dir? Ja, es handelt sich um meinen Vater, den ich seit 4 Jahren nicht mehr gesehen habe. Wie kommt es, dass du ihn seit 4 Jahren nicht gesehen hast? Ja, meine Eltern haben sich getrennt, weil mein Vater im Internet eine neue Frau kennengelernt hat. Mhm. Und zwar habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass es auch meine Schuld ist, dass sie sich getrennt haben, weil ich es im Internet halt rausgefunden habe. Ach, du bist ihm auf die Schliche gekommen, dass er da was an Bandeln war. Wie bist du ihm auf die Schliche gekommen? Also mein Vater war arbeiten und ich hatte halt in meinem Zimmer Internet und oben auf dem Boden war halt auch Internet, weil mein Vater nebenbei am Wochenende noch Taxi gefahren ist. Mhm. Hat er immer auf dem Dachboden geschlafen, damit er meine Mutter nicht weckt. Mhm. Und oben auf dem Dachboden konnte man halt rauchen, was ich in meinem Zimmer nicht durfte. Und dann bin ich halt hochgegangen. Mhm. Und und dann habe ich gesehen, dass er halt noch mit seinem Namen angelockt war. Mhm. Ja, und dann kam gleich so ein Telegramm und dann habe ich das halt alles gelesen, dass er halt die Nacht mit ihr sehr schön fand. Ach so, ganz eindeutig. Genau, richtig. Mhm. Ja, und am nächsten Abend habe ich dann zu meinem Vater gesagt, entweder sagst du es Mama oder ich sag's ihr, weil... Das finde ich ja schon mal ganz gut. Das heißt, du bist nicht direkt zu deiner Mutter gegangen, sondern du hast es ihm erstmal gesagt. Wie war dein Verhältnis übrigens zu deinem Vater zu der Zeit? Sehr gut eigentlich. Sehr gut. Also, ja. Wie hat er dann darauf reagiert, als du das gesagt hast? Eigentlich war er so gesehen nicht sauer auf mich oder so, aber er hat... Er hat es doch nicht abgestritten? Nee, überhaupt nicht. Also er ist gleich an dem Abend, wo ich gesagt habe, sag's ihr oder ich sag's ihr, ist er gleich 5 Minuten später vom Dachboden runtergegangen und ist gleich zu meiner Mutter gegangen und hat gesagt, ich will die Scheidung. Ach du lieber. Also er hat gar nicht lange drum rumgeredet, sie wusste auch gar nicht, was los war, gar nichts. Sie hat einfach nur gedacht... Er ist zu ihr runtergegangen und hat gesagt, ich will die Scheidung? Ja. Und vorher war alles normal? Also, ja, also die haben sich vorher auch nicht so gut verstanden, aber... Na ja. Die haben sich dann zusammen noch ein Haus gekauft. Und ich denke, dass es von meiner Mutter her war, dass sie dadurch vielleicht die Ehe irgendwie retten wollte. Nach dem Motto, wie ich binde ihn an mich durch dieses Haus und dann ist er nicht so schnell weg. Lief denn da schon lange was zwischen der anderen Frau und deinem Vater, weißt du das? Ja, schon ein Jahr lief das. So, jetzt, dann ist er runtergegangen, ich will die Scheidung. Da würde ich jetzt als Außenstehender sagen, da war aber auch schon alles komplett kaputt und du, das war nur noch der I-Punkt, dass du ihn dann dahin geführt hast. Genau. Dann könnte man sagen, okay, dann sollte es halt so sein, die Ehe war kaputt und dann musste man das beenden. Warum aber hast du jetzt seit 4 Jahren keinen Kontakt mehr mit ihm? Ja, es ging darum, dass mein Vater davor, also bevor ich das alles rausgefunden habe, 4 Monate vorher hat meine Mutter wollte, also wir haben einen kleinen Mini-Georgia. Und meine Mutter wollte aber unbedingt noch einen Schäferhund haben. Mhm. So, und dann hat mein Vater ihr den Wunsch erfüllt und hat ihren Schäferhund gekauft. Mhm. So, meine Mutter war da, also hat da noch geputzt in der Schule und dann hat mein Vater gesagt, komm, hör auf zu arbeiten, dann kannst du dich um die Hunde kümmern. Mhm. So, und 3 Monate später hat er halt dann gesagt, er möchte die Kündigung haben. Sprich, meine Mutter hatte keine Arbeit mehr. Wir mussten den Schäferhund weggeben, weil wir mit dem großen Hund keine Wohnung gekriegt hätten. Und das war halt das, was, also ich muss sagen, es hat mir nicht doll wehgetan, dass meine Eltern sich getrennt haben. Es hat mir eigentlich nur am meisten wehgetan, dass wir unseren Schäferhund weggegeben haben. Das verstehe ich nicht, Nancy, was das, wo da der Zusammenhang besteht, dass du keinen Kontakt mehr mit ihm hast. Ja, also da er ja mit dieser neuen Frau da zusammengekommen ist, ja, seitdem ist das so. Also was hat das mit dem Schäferhund zu tun? Ja, er hat dann noch in der Nähe gewohnt und und irgendwann ist er dann weggezogen und dann hatte ich nie wieder was von ihm gehört. Aber warum? Ich weiß es nicht. Also ich denke, das ist von, weil man hat ja dann auch immer darüber geredet, ob man mal wieder davon was gehört hat oder davon. Und das hat die Frau wohl nicht so. Ich verstehe das auch alles nicht, weil hilf mir auf die Sprünge. Entweder habe ich jetzt einen Balken vor dem Kopf. Als ich dich das gerade gefragt habe, warum du keinen Kontakt mehr hast, hast du mir die Geschichte mit den Hunden erzählt. Hat das doch irgendwie da einen Zusammenhang? Ja, weil immer, wenn man sich getroffen hat und irgendwie einen Kaffee getrunken hat, dann hat er halt immer angefangen, weil wir haben den Hund zum Tierschutzverband, zum Taramata gebracht. Und dann konnte man da auch immer anrufen und fragen, wie es dem Hund geht und ob er schon ein neues Sitz hat und alles. Und da hat er halt dann immer gesagt, ja, habt ihr schon mal wieder was davon gehört? Und dann hat er ja natürlich diese ganze Situation wieder aufgebrodelt. Also man hat es gerade so verdaut und dann hat das immer wieder, kam immer wieder alles hoch. Und okay, du vermisst deinen Vater sehr? Ja, total. Du weißt, wo er wohnt, ne? Du hast auch eine Telefonnummer. Also eine Telefonnummer nicht direkt, also ich habe eine Anschrift, weil ich zum Einwohnermeldeamt geschrieben habe und da habe ich halt hingeschrieben und da haben die mir eine Adresse gegeben. Daraufhin habe ich einen Brief geschrieben und habe ihn auch per Einschreiben geschickt, sodass er halt unterschreibt, dass ich weiß, er hat ihn gekriegt. Mhm. So, und den habe ich zurückgekriegt, aber nicht mit seiner Unterschrift. Also da stand zwar der Nachname drauf, aber nicht. Ach so, das heißt, das kann sein, dass diese Frau diesen Brief angenommen hat und den wieder an dich zurück hat gehen lassen. Richtig. Das also heißt, das kann sein. Ich habe ihn gelesen. Ach so, der Brief war geöffnet. Richtig. Der Brief war geöffnet und ist dann wieder zurück an dich geschickt worden. Nee, das nicht. Also ich habe nur dieses Schreiben gekriegt, wo ich eine Unterschrift war. Ich verstehe. Genau. Und ich meine, wie lange liegt das zurück, dass du den Brief geschickt hast? Anderthalb Jahre. Ach, so lange schon? Ja. So lange schon? Dann habe ich immer durch Bekannten, weil die haben immer noch Kontakt gehabt, haben sie mir erzählt. Und dann haben sie angerufen und dann war auf einmal alles weg. Also man konnte ihn nicht mehr erreichen, gar nichts mehr. Und man weiß gar nicht, ob er da jetzt überhaupt noch wohnt oder... Ist das weit weg von dir? Ja, doch. Ziemlich. Wie viele Kilometer? Also ich bin hier in Niedersachsen und Holland. Ach, wie viel? 100 Kilometer? Rundkilometer. Wie viel? Wie viele Kilometer sind das ungefähr? 300 so 300, ungefähr. Ja. Also, weißt du, Nancy, wenn ich so an deiner Stelle wäre, soweit ich das jetzt verstanden habe, die Geschichte, so ganz habe ich sie nicht verstanden, würde ich mich in den Zug setzen und da mal hinfahren, wenn das mein Vater wäre. Und ich würde gerne Kontakt zu dem Vater haben wollen. Ja, nur das ist meine größte Angst. Ich habe Angst, dass ich da hinfahre. Verstehe. Naja, ja, wenn er mich sehen möchte, dann hätte er das vielleicht auch alles machen können. Dann hätte er auch. Nancy, ich mach mal eben einen Strich hier drunter, weil die Sendung gleich rum ist. Wir reden gleich weiter. Leg bitte auf und wir rufen dich gleich nochmal an, okay? Ja, super. Okay. Bis gleich. Tschüss. Okay. In der Technik, Uwe Petersen heute Nacht und morgen heißt unser Thema: Ein Verbrechen hat mein Leben verändert. Wer gerne mit mir darüber sprechen möchte, morgen ab 0 Uhr anrufen. Um 1 sind wir hier. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis dahin. Tschüss.